Start. Der beste Freund des russischen Präsidenten? Geschäftsmänner, die der argentinischen Präsidentin und ihrem verstorbenen Mann und Amtsvorgänger nahestehen? Ein mysteriöser Deutscher mit 500 Millionen Dollar? Eine Recherche kann schlechter beginnen. Schon wenige Tage nach der ersten Kontaktaufnahme und nach einer Besprechung mit Ressortleiter Hans Leyendecker ist klar, dass daran das Team arbeiten wird, das schon etliche ähnliche Recherchen durchgeführt hat. Also wir beide, die Gebrüder Obermeier, wie uns manche im Haus nennen, seit unser Chefredakteur Kurt Kister in einer Konferenz damit angefangen hat. Ansonsten versuchen wir den Kreis derer, die von dem Projekt wissen, erst einmal klein zu halten. Wer weiß schon, ob die Daten echt sind, ob sie verifizierbar sind und ob daraus je eine Geschichte wird. Unser Plan ist, die Dokumente sauber aufzuarbeiten und dann zu überlegen, wie und wann wir die Ergebnisse veröffentlichen. Also lesen wir uns über Putins Geschäfte ein. Schließlich haben wir inzwischen in den Daten den Namen seines besten Freundes in Verbindung mit gleich drei Offshore-Firmen gefunden. Besorgen uns Material zu dem Gerichtsverfahren des Hedgefonds NML gegen Argentinien und recherchieren zu unserem mysteriösen Ex-Siemens-Mann und den 500 Millionen US-Dollar in Gold. Nur, wir werden ständig abgelenkt von neuen Firmen, neuen potenziellen Geschichten. Denn seit der Nacht der Kontaktaufnahme wächst das Material unaufhörlich weiter. Und wir finden immer wieder Namen, die es wert sind, recherchiert zu werden. Südamerikanische Minister, deutsche Adlige, US-Banker. Schon nach kurzer Zeit haben wir verteilt auf ein paar USB-Sticks mehr als 50 Gigabyte Daten, ein paar tausend digitale Ordner. Jeder Ordner trägt eine Nummer, die zu einer bestimmten Offshore-Firma gehört. Darin liegen offenbar Dokumente, die Mossack Fonseca für die jeweilige Firma erstellt hat. Urkunden, Passkopien, Listen der Anteilseigner und der Direktoren, Rechnungen, Mails. Ein praktisches und vor allem übersichtliches System. Auch für uns. Tausende Briefkastenfirmen. Tausende Menschen, die offenbar einen triftigen Grund sehen, ihre Geschäfte zu verschleiern. Tausende potenzielle Geschichten. Der Unique Selling Point von Offshore-Firmen, ihre Kernkompetenz sozusagen, ist, sie schaffen Anonymität. Ein nichtssagender Name ist das Schild nach außen und niemand erfährt, wer eigentlich dahinter steckt. Natürlich gibt es viele Gründe, Offshore-Firmen zu nutzen. Und natürlich ist ihr Besitz nicht per se strafbar. Es kommt darauf an, was man damit macht. Aber es ist schon so, meistens will man in einer anonymen Offshore-Firma etwas verstecken. Vor dem Finanzamt, der Ex-Frau, dem ehemaligen Partner oder der neugierigen Öffentlichkeit. Dieses Etwas können Immobilien sein, Bankkonten, Gemälde, Beteiligungen, Aktien, Wertpapiere jeder Art. Die Erfahrung zeigt, dass die Anonymität von Briefkastenfirmen oft von denen genutzt wird, deren Geschäfte auf Anonymität beruhen, also von Waffenschiebern, Menschenhändlern, Drogenschmugglern und anderen Verbrechern. Von Investoren, die ihre wirkliche Identität und ihre wirklichen Absichten nicht offenbaren wollen. Von hochrangigen Politikern, die ihr Vermögen aus dem Land schaffen wollen, weil es möglicherweise nicht ganz sauber zusammengerafft wurde. Von Firmen, die damit Bestechungsgelder weiterleiten. Diese Liste könnte noch sehr lange fortgesetzt werden. Und wir sitzen jetzt vor geheimen Daten, die möglicherweise hunderte solcher Fälle ans Licht bringen können, vor digitalen Ordnern, in die noch nie ein Journalist schauen konnte. Wir könnten problemlos Wochen damit verbringen, uns darin treiben zu lassen. Nicht nur, weil wir immer nach der nächsten großen Geschichte suchen, sondern weil einfach kein Detail uninteressant ist und wir mit jeder Firma, die wir uns ansehen, mit jeder E-Mail, Konversation, die wir lesen, mehr darüber lernen, wie die Kanzlei Mossack Fonseca funktioniert. Der Reiz, so tief in diese heimlichen Geschäfte zu blicken, in das gesamte Räderwerk der Verschleierung, von der Anbahnung bis zur Konteneröffnung bis zur Auflösung, ist unheimlich stark. Es ist fast wie eine Sucht. Und hätten wir nicht beide Familien, wir würden wohl jeden Abend vor dem Laptop sitzen und klicken. Und klicken und klicken. Aber auch mit halbwegs geregelten Arbeitszeiten haben wir das grundlegende Geschäftsmuster nach ein paar Wochen verstanden. Es läuft fast immer so. Der Kontakt zu MOSFON, wie sich Mossack Fonseca abkürzt, entsteht über einen Vermittler, etwa eine Bank, einen Rechtsanwalt oder einen Vermögensverwalter. Sie sind die eigentlichen Kunden von Mossack Fonseca. Sie bestellen die Ware, sie kommunizieren und sie bezahlen die Rechnungen. Die Ware sind meist Offshore-Firmen von der Stange. MOSFON bietet Firmen aus rund 20 Jurisdiktionen an, am häufigsten von den britischen Jungferninseln oder aus Panama, aber auch von den Bahamas, aus Bermuda, Samoa, Uruguay oder Hongkong, aus den US-Steueroasen Nevada, Wyoming, Delaware und seit einiger Zeit aus Florida und den Niederlanden. Ganz neu auch aus dem arabischen Emirat Ras al-Khaimah. Verkauft werden die Firmen aus den fast 50 Büros in aller Welt oder aus dem Hauptquartier im Zentrum von Panama-Stadt, den oberen Etagen eines geduckten Glasgebäudes, in dem sich das Wahrzeichen der Stadt spiegelt, der Revolution Tower. Mossack Fonseca ist nicht der einzige Anbieter von Briefkastenfirmen, der seinen Hauptsitz in Panama hat. Auch andere Größen, es gibt kaum offizielle Zahlen aus der verschwiegenen Branche, sitzen hier. Zum Beispiel die Kanzlei Morgan y Morgan, vermutlich der größte Konkurrent von MOSFON. Es ist kein Zufall, dass sich die Offshore-Provider ausgerechnet in dem lateinamerikanischen Kleinstaat ballen, der eingeklemmt zwischen Costa Rica und Kolumbien genau da liegt, wo der amerikanische auf den lateinamerikanischen Kontinent stößt. Panama war immer ein Land mit starken Abhängigkeiten. Lange Zeit eine arme Provinz Kolumbiens, wurde das Land 1903 auch deshalb unabhängig, weil amerikanische Banker und Industrielle den damaligen US-Präsidenten Theodore Roosevelt überzeugen konnten, die panamaischen Separatisten zu unterstützen. Die US-Interessengruppen hofften darauf, an dem im Bau befindlichen Panama-Kanal mitverdienen zu können. Roosevelt schickte Truppen, besetzte Teile des neu ausgerufenen Staates und machte Kolumbien klar, dass es seine ehemalige Provinz abschreiben könne. Eine Nation von Amerikas Gnaden war geschaffen und in der Kanalzone, wo das große Geschäft wartete, wehte tatsächlich die US-Flagge. Tausende amerikanische Soldaten wachten dort über die Hoheitsrechte, die den USA von der panamaischen Regierung 1903 zugestanden worden waren und erst Ende 1999 an Panama zurückgegeben wurden. Grundlage für das einträgliche Geschäft mit den Briefkastenfirmen ist ein Gesetz, das am 26. Februar 1927 in Kraft trat. Dieses Gesetz, es trägt die Nummer 32, garantiert die Geheimhaltung von Vermögen, Überweisungen und vor allem Firmenbesitzern und gewährt den sogenannten Sociedades Anonymas Steuerfreiheit. Das klingt geheimnisvoller, als es ist, denn eine anonyme Gesellschaft ist nichts anderes als eine Aktiengesellschaft. An der Geheimhaltung hat sich bis heute kaum etwas geändert, abgesehen von einigen eher kosmetischen Reformen, die dem Bemühen geschuldet waren, wenigstens von einigen schwarzen oder grauen Listen getilgt zu werden, auf denen Länder geführt werden, die Geldwäsche und Steuerhinterziehung fördern. Die Bedingungen für die Offshore-Branche blieben über die Jahre nahezu unberührt. Und der Staat profitiert ja auch, zum Beispiel von den Gewerbesteuern der Kanzleien, den Lohnsteuern der Angestellten oder den Firmengründungsgebühren. Das Geschäft ist auch deswegen so reizvoll, weil es nicht nur einträglich, sondern auch so einfach ist. Den Verkäufer kostet eine Standardbriefkastenfirma fast nichts. Und die Formalitäten sind rasch erledigt. Der Käufer hat im Handumdrehen seine Firma, er bezahlt nur ein paar hundert US-Dollar und kann sie, wenn sie ausgedient hat, schnell und einfach wieder abstoßen. Und niemand erfährt je, wem sie überhaupt gehört hat. Ideal für dunkle Geschäfte. Ideal für Siemens, stellen wir fest. Denn während wir uns zu Putin einlesen, gehen wir gleichzeitig den Spuren von Hans-Joachim Kahr nach, dem Deutschen, mit den seltsamen 500 Millionen Dollar auf dem Bahamas-Konto. Wir recherchieren erstmal außerhalb der Daten, allein schon, weil uns noch ein geeignetes Programm fehlt, mit dem wir die 50 Gigabyte systematisch durchsuchen könnten. Wir finden Kahrs Namen in der Anklageschrift gegen einen früheren Siemens-Vorstand. Dort ist nachzulesen, dass Kahr jahrelang schwarze Kassen geführt hat – Geld, das aus den offiziellen Siemens-Kanälen herausgeschleust wurde, um schnell und unkompliziert darüber verfügen zu können. Etwa, um damit sogenannte Berater bezahlen zu können. Hans-Joachim K. nennt auch eine dieser Schwarzgeldfirmen. Casa Grande soll sie geheißen haben. In einem Vernehmungsprotokoll finden wir sie mit vollem Namen. Casa Grande Development. So steht die Gesellschaft auch in der öffentlich zugänglichen Firmendatenbank Panamas. Und zwar mit Mossack Fonseca als registriertem Agenten, als Verwalter. Aber in der Datenbank ist kein Bezug zu Siemens oder gar K. zu erahnen. Als Direktorinnen der Firma sind dort drei Frauen eingetragen, die mit großer Sicherheit nie im Leben für Siemens gearbeitet haben. Francis Perez, Diva de Donada und Leticia Montoya. So funktioniert die Mechanik der Offshore-Firma. Die Anbieter solcher Firmen, Offshore-Provider wie Mossack Fonseca, sorgen für eine Schutzschicht um den wahren Eigentümer. In diesem Fall bedeutet das, dass Mossack Fonseca die Direktorinnen stellt. Direktorinnen, die eigentlich gar keine sind. Francis Perez, Diva de Donada und Leticia Montoya würde man klassischerweise Strohmänner nennen, wären sie nicht Frauen. Sie arbeiten als Scheindirektorinnen für Mossack Fonseca. Ihr Job ist es, zu unterschreiben, was man ihnen vorlegt. Sie unterschreiben, wenn der wahre Eigentümer ein Konto auf den Namen seiner Briefkastenfirma eröffnen will, wie im Fall der Casa Grande Development für Siemens. Oder wenn er etwas im Namen der Firma kaufen möchte, eine Wohnung, ein Haus, eine Yacht. Sie unterschreiben aber auch Verträge, Darlehen in Millionenhöhe oder andere Papiere. Das heißt, nach außen treten diese Scheindirektoren in der Fachsprache Nominees oder Nominee Directors als offizielle Vertreter der Firma auf und der wahre Eigentümer kann sich hinter dieser Fassade verstecken. Der wahre Eigentümer, oder wenn er vorsichtiger ist, sein Anwalt, bekommt von den Scheindirektoren meist eine Vollmacht, mit der er Zugriff auf das Bankkonto oder den Safe hat. Von dieser Vollmacht aber wissen meist nur die Bank, die Scheindirektoren und Mossack Fonseca. Eine geheime, aber für sich genommen vollkommen legale Verabredung, die der Firma erst den eigentlichen Sinn gibt. Geschlossen, weit ab von den Augen neugieriger Staatsanwälte, Steuerfahnder und Betrugsermittler. Anmerkung: Auf eine entsprechende Anfrage antwortete Moss von bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht. In einem Excel-Dokument, das wir in den Daten finden, stoßen wir auf die Ordnernummer der Casa Grande Development. Und tatsächlich haben wir diesen Ordner. Das ist ein Glücksfall. In der Excel-Tabelle sind mehr als 200.000 aktive und gelöschte Mossack Fonseca-Firmen gelistet. Wir haben zu diesem Zeitpunkt aber nur die Unterlagen weniger tausend. In dem Ordner finden wir eine Vollmacht für einen ehemaligen Siemens-Kollegen von Hans-Joachim K. Der Ex-Kollege wird als wahrer Eigentümer der Firma genannt. Aber wenn die Casa Grande Development die Millionen aus den schwarzen Töpfen verteilte, wenn sie Verträge einging und Geschäfte machte, tauchten weder der Ex-Kollege noch K. noch Siemens auf. Die Scheindirektorinnen unterzeichneten und wer in Wahrheit dahinter stand, war von außen nicht ersichtlich. Die Firma war ein ideales Vehikel, um die Geschäfte der Südamerika-Sparte von Siemens anonym und unter Umgehung von Gesetzen und Dienstwegen anzuschieben. Selbst wenn jemand erfahren hätte, wer die Anteile an der Casa Grande Development hält, wäre keine Verbindung zu Siemens entstanden. Es wurden nämlich anfangs nur sogenannte Bearer Shares ausgegeben, anonyme Inhaberaktien. Wem diese Aktien gehören, ist meist nirgendwo hinterlegt. Es ist ganz einfach so, wer alle Inhaberaktien einer Firma in der Hand hält, also physisch, als Stück Papier, dem gehört auch die Firma. Eine Einladung für jene Art von Geschäften, die spurlos ablaufen sollen. Geld auf den Tisch, Inhaberaktien herübergeschoben, Transaktion gelaufen. Die Firma hat einen neuen Eigentümer. Wer ein noch stärker ausgeprägtes Anonymisierungsbedürfnis verspürt, kann auf Wunsch bei Mossack Fonseca neben den Scheindirektoren auch jederzeit Scheinanteilseigner, Nominee-Shareholder buchen. Das sind Menschen oder Briefkastenfirmen, die quasi treuhänderisch die Aktien halten. Wenn Mossack Fonseca etwa im Zuge einer Ermittlung den oder die Anteilseigner einer Firma benennen muss, heißt das in diesem Fall noch lange nicht, dass das auch der wahre Besitzer ist. Der kann sich hinter dieser zweiten Schutzschicht verstecken. Damit ist die Firma endgültig ein vollkommen uneinsehbares Gebilde. Steuerfahnder oder Polizisten, Gläubiger oder betrogene Geschäftspartner, selbst Ehefrauen oder Kinder können nicht beweisen, dass die Firma mit dem seltsamen Fantasienamen zu irgendjemand Greifbarem gehört. Sie ist, jedenfalls nach außen, eine Black Box. Aber nicht nach innen. Innen. In den digitalen Ordnern, die wir nun Tag für Tag und immer wieder auch Abend für Abend durchsehen, liegen nämlich tausende interne E-Mails, die Mossack Fonseca Angestellte einander schreiben. Diese Nachrichten sind das Gold dieses Leaks. In ihnen finden wir immer mal wieder den entscheidenden Hinweis auf die wahren Eigentümer. Leider hilft uns das im Fall des Hans-Joachim K. kaum weiter. Noch immer haben wir keinerlei Ahnung, wie er an die 500 Millionen US-Dollar gekommen ist und ob. Wir wissen bislang nur, dass er Siemens spätestens 2009 verlassen hat. Der Fall jedenfalls wird uns weiter begleiten. Sobald neue Daten eintreffen, suchen wir nach Tarnfirmen von Siemens und nach K. Es ist wie ein Fieber. Wir wollen dieses Rätsel lösen.